Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine Viertelstunde im Radio, dann auch im WDR Fernsehen. Heute Nacht, wie immer mittwochs, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich also anrufen, wenn ihr Lust habt, euch mit mir live hier im Radio bzw. auch im Fernsehen zu unterhalten. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und auch die Faxnummer 0800 5678 110. Der Micha ist der Erste heute Nacht, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, Micha. Wir hatten vor einem Jahr schon mal miteinander gesprochen. Ist wahr. Ja, und ich, da ging es darum, dass meine Frau und ich ja hochgradig sehbehindert sind. Ja. Und dass wir eine Tochter bekommen haben. Ja. Und das Krankenhaus das Jugendamt eingeschaltet hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Grob, ja. Geht es darum jetzt auch, oder? Geht es darum jetzt auch, oder? Ja, so ein bisschen. Du wolltest ja wissen, wie die Sache weiterging. Ja. Und wollte es dann auch wissen, weil meine Tochter ja auch von meiner Frau das geerbt hatte, die Augenerkrankung, dass mit der Operation weiterging. Ja. Es war dann so, dass eben halt das Jugendamt sich eingeschaltet hatte, sich das angeguckt hatte, unser Zuhause angeguckt hatte und festgestellt hatte, dass da nichts dran ist, dass da eben halt alles in Ordnung ist. Wie, dass da nichts dran ist? Ja, was das Krankenhaus da eben fabriziert hatte. Sie hatten das fabriziert, dass aufgrund unserer hochgradigen Sehbehinderung wir nicht in der Lage sind, ein Kind zu erziehen, sondern das in den Bericht an das Jugendamt geschickt. Ja. So, und das haben die halt eben überprüft und haben festgestellt, dass da nichts dran ist. Mhm. So, und dann hat man mich dazu auch geraten, Klage einzureichen vom Jugendamt aus gegen das Krankenhaus. Das habe ich dann aber gelassen. Ja. Weil ich da auch keinen Nerv mehr zu hatte, weil einfach zu viel Stress wegen der Operationen auch bei meiner Tochter waren. Und da hatte ich dann einfach andere Sorgen, denke ich, als mich damit noch... Was ist denn das? Erzählst du doch mal, was ist das eigentlich für eine Krankheit, die... Das ist Katarakt, also Trauerstar. Ja. Was man heutzutage schon bei Kleinkindern, also natürlich auch nur ein paar Experten, aber es gibt so welche in Deutschland, die das können, die eben halt diese bei Kleinkindern den Katarakt, den grauen Star schon entfernen können. Mhm. Ist das denn jetzt geschehen bei deiner Tochter? Ja, das ist geschehen. Das heißt, deine Tochter wird ein sehendes Kind sein. Wie weit sehen, das kann man noch nicht genau sagen. Ja. Also es wird auf jeden Fall mehr sein, als wir sehen können. Guck mal, ich kann zum Beispiel nur pro Auge 16,6% sehen, zum Beispiel. Und deine Frau? Meine Frau auch ungefähr. Also ja. Also das ist noch nicht klar, was ist dabei, wie erfolgreich die Operation war, kann man noch nicht sagen. Man kann sagen, dass sie erfolgreich war, man kann aber nicht sagen, wie erfolgreich war. So meinte ich das, ja. Mhm. Man kann schon soweit sagen, man weiß nicht, ob es Führerschein mal wird, mit 70% kann man den Führerschein machen. Mhm. Das kann man alles noch nicht hundertprozentig genau sagen. Mhm. Man kann ungefähr sagen, dass es so um die 50-60% Sehkraft liegt. Mhm. Das ist ja schon ganz gut. Ja, natürlich, das ist ja. Ne, also, sind das eigentlich gute Nachrichten? Ihr dürft euer Kind behalten? Ja, ja, klar. Und die Operationen sind ganz gut gelaufen? Ja, es sind insgesamt 6 Narkosen vorgenommen worden. Ja. Es ging damit los. Was ja auch eine harte Sache ist für so ein kleines Kind, ne? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Wenn das Kind nicht so robust wäre, sag ich mal, jetzt so krass, ich sehe das jetzt bei meinem Schwager, die haben jetzt auch noch eine Tochter gekriegt. Da ist es zum Beispiel das ein bisschen anders. Mhm. Die verträgt die Narkose nicht, die verträgt die Kontaktlinsen nicht. Mhm. Und sowas halt, ne? Und das war bei ihr eben halt überhaupt nicht so. Mhm. Es ist dann halt so gelaufen, dass eben halt nach einem Monat die ersten Operationen, die Linsen entfernt worden sind aus den Augen. Ja. So, dann durch Kontaktlinsen ersetzt worden sind. Ja. Und dann bis zu einem Jahr ist es so geblieben. Ja. Jetzt kann man sagen. Und jetzt seit ungefähr einem Monat kriegt jetzt ungefähr Brille. Aha. Jetzt muss aber nicht nochmal irgendwas operiert werden. Nein, nein, nein. Mhm. Zumindest es muss einmal noch Nahstar entfernt werden, aber das ist einfach nur mit einer Feile ein bisschen, es klingt ein bisschen hart, aber mit der Feile ein bisschen im Auge rumreiben. Naja. Ne, klingt so hart, aber... So grob wird es vielleicht auch nicht sein, aber naja. Es ist ja nicht so gefährlich. Gute Nachricht. Auf jeden Fall. Das wolltest du mir noch erzählen? Das wollte ich dir erzählen, weil du damals so interessiert warst an dieser Sache und das weiterverfolgen wolltest. Ja. Tolle Sache. Michael, dein Gruß. Jetzt ist das zweite Kind. Bitte? Jetzt ist das zweite Kind unterwegs. Das zweite Kind ist unterwegs. Kann man das eigentlich vorher irgendwie rauskriegen, ob das Kind wieder sehbehindert wird? Also man weiß, dass es wimpfen... Nein, das kann man leider nicht. Man weiß aber, wenn es ein Junge wird zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist. Ach so. Das weiß man. Also dass die Wahrscheinlichkeit auf Mädchen, dass es übertragen wird. Die Chancen sind ja sowieso 50-50 und dann eben halt im Kopf halt. Euch hat das jetzt nicht davon abgehalten, nochmal schwanger zu werden? Die Tatsache, dass eventuell das Kind, wenn es denn ein Mädchen wird, auch wieder diese Tortur durchmachen muss? Richtig, es hat uns nicht davon abgehalten, weil wir eben halt auch den Arzt, den kenne ich persönlich, ich bin Physiotherapeut, also habe auch in Krankenhäusern und so zu tun. Daher, den kannte ich vorher schon und das war eine ganz gute Sache, auch privat, so ein gutes Beispiel mal. Bei den Operationen zum Beispiel ist er abends um 11, 12 noch ins Krankenhaus gefahren und hat sich die Kleine angeguckt. Gut, aber das kann ja natürlich, gut, das ist das eine, die eine Geschichte. Das andere kann aber eben sein, dass das nochmal alles vor euch liegt, ne? Ja, klar. Aber heute weiß man, denke ich, auch damit umzugehen. Ah ja. Ganz andere Sache, denke ich. Ja, verstehe. Also, eine schöne, gute Rückmeldung. Da freuen wir uns immer sehr. Ja, dann wünsche ich deiner Frau und der Kleinen alles Gute und dem neuen Menschen, der da heranreift, auch natürlich. Ja, ist noch nicht so, ist noch nicht fünfter Monat oder so, ist vierter Monat. Naja, egal. Okay, Micha, danke für den Anruf, tschüss. Mach so weiter mit deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Danny, 25 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Danny. Ja, hallo. Danny ist ganz still, ja? Ja. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du hast mich angerufen, Danny. Ja. Warum? Ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Freundin, beziehungsweise mit meiner jetzigen Ex-Freundin, möchte ich mal sagen. Seit 5 Tagen ungefähr. Ja, eigentlich schon ein bisschen länger, aber jetzt haben wir so ganz massive Probleme, denn ich bin da irgendwie über die Schranken geschlagen. Was ist denn passiert? Ja, wir haben einen Streit gehabt, wieder mal um irgendwelche Dinge und ich habe dann überreagiert, hat sie dann irgendwie an den Haaren gerissen und dann hat sie mich dann an den Haaren gerissen und dann wollte sie mich da hinten losreißen. Ja, und so wie das nun mal ist, ja, das war ein bisschen, das ist echt total blöd gelaufen. Ich wollte eigentlich nur die Hände wegschlagen und wollte mich losreißen und habe auch gar nicht gemerkt, dass ich sie dabei im Gesicht getroffen habe und habe mich dann umgedreht, habe ihr auch noch angeschrien, weil ihr einfällt, mich dann so an den Haaren rumzureißen und habe dann nur gesehen, dass auf einmal Blut auf dem Boden lag und ja, habe dann erst mal dann zur Kenntnis genommen, dass da mehr passiert ist und... Das heißt, du hast ihr kräftig eine gelangt, ohne es zu wollen? Ja, was heißt kräftig eine gelangt? Ich habe die mit dem Arm getroffen, ich habe auf meinen Arm geschaut und an meinem Unterarm war Blut. Ja, woher kam das Blut? Ja, von ihr. Ja, woher? Ist schon klar. Von der Nase. War es ein Nasenbluten oder war es eine andere Wunde? Ne, es war ein Nasenbluten. Und ich habe dann auch Montag erfahren, dass dann eben die Nase gebrochen ist. Und dementsprechend dann auch die Augen dick waren. Das wollte ich aber nicht. Das war absolut, absolut nicht meine Absicht. So, wie lange wart ihr zusammen? Ja, 4 Monate. Ach, 4 Monate erst. Ja gut, es war aber... ziemlich intensiv und ich dachte auch eigentlich, das wird länger. Ja, du sagtest du gerade, dass ihr euch immer wieder schon gestritten hattet. Um was ging es denn so? Ja, der Streit ging eigentlich meistens von mir aus, weil ich dann eben eifersüchtig war wegen bestimmten Dingen und... Wie wegen bestimmten Dingen? Weswegen warst du eifersüchtig? Ja, ich denke mal, wenn man eine Freundin hat, dann ist man dann... Muss man die nicht unbedingt als sein Eigentum betrachten? Nee, das mit Sicherheit nicht, aber ich erwarte dann auch nicht, dass dann ständig das Telefon geht und irgendwelche anderen Männer anrufen und da kam ich dann irgendwie nicht mehr klar, dass ständig Männer da angerufen haben mit einer Nacht, rief da ein besoffener Mann an, deswegen ich will bei dir schlafen, also nee, das war dann irgendwie ein Ex-Freund, das passierte dann eben ständig, hatte irgendwelche SMS gaben. Also die Reibungspunkte waren schon diese Eifersuchtsgeschichten? Ja, mit Sicherheit. Also das jetzt ist dieser üble Vorfall, von dem du gerade erzählt hast, der ist jetzt am Wochenende passiert? Ja, Freitagnacht, ja. Hast du seither mit ihr nochmal Kontakt gehabt? Ja, sicher. Ich habe am Anfang habe ich das gar nicht so ernst genommen, weil ich das im ersten Moment auch nicht so ernst eingeschätzt habe. Ich habe im ersten Moment gedacht, ja gut, die übertreibt jetzt vielleicht möchte mir jetzt einen reinwürgen, mir ein schlechtes Gewissen machen. Also du hast mit ihr gestern oder vorgestern gesprochen? Ja, am Montag das erste Mal. Ja. Richtig. Und wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist so, kann ich auch verstehen. Die flaumt mich natürlich am Telefon nur an. Und ich gebe mir wirklich Mühe. Ich rufe also wirklich mehrmals täglich an. Ich möchte ihr aber auch nicht gleichzeitig auch nicht auf die Nerven gehen. Was ist denn dein Anliegen? Ja, mein Anliegen ist natürlich, ich möchte schon die Beziehung mit ihr aufrechterhalten und ihr einfach nur beibringen, dass es nicht meine Art und Weise ist und dass ich das auch nicht wollte. Ich wollte das wirklich nicht. Ja. Sie sagt nie denn, dass für sie die Sache gegessen ist? Oder siehst du noch eine Chance, einen Verhandlungsspielraum? Das weiß ich nicht. Sie sagt eigentlich im Prinzip relativ wenig. Nur so halbherzige Aussagen, von wegen, ich müsste was tun, mach irgendwas. Und dann, aber ich weiß auch, irgendwie komme ich mir jetzt so vor, weil die direkt am nächsten Tag dann alle möglichen Leute informiert und einfach sagt, ja, da hat mir einfach eine reingehauen. Da fühle ich mich dann auch irgendwie missverstanden, weil das so nicht war. Das wollte ich nicht. Ich frage jetzt nochmal zurückblickend, also die körperliche Auseinandersetzung hat sie ja angefangen, ne? Nee, damit habe ich angefangen. Ich habe ja zuerst an den Haaren gezupft. Ach so. Also gezogen. Bist du so ein Typ, der das schon mal so mit Frauen gerne tut? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein Typ, der, sogar mein Bruder hat mir das gesagt, so kenne ich dich nicht. Du bist normal der Typ, der die Frauen direkt vor die Tür setzt. Also so bin ich normalerweise immer. Ich habe auch nicht viele Frauen gehabt. Ja, das heißt, du hast dich sehr provoziert gefühlt und es hat sich dann so hochgeschaukelt. Ja, sehr, ja. Ja, also da ist natürlich jetzt die Sache, dass ihr euch klar machen müsst, gegenseitig, dass sowas nicht wieder vorkommt. Ich meine, sie hat es ja auch getan dann, ne? Sie ist auch körperlich etwas gewalttätig geworden. Sie hat ja, auch ich habe ja damit angefangen. Ja gut, aber sie hat es dann ja auch mitgemacht, also ihr habt es beide gemacht, aber du hast natürlich du hast mehr Schuld zu tragen, wenn du es auch nicht bewusst gemacht hast. Ist die Frage, ob sie dir das jetzt vergibt und verzeiht. Und viel grundsätzlicher finde ich aber, Dani, dass ihr reden müsst, warum ihr in euren wenigen 4 Monaten schon so viel Zoff hattet. Ja, das versuche ich ja ständig. Ich gehe auch, ich mache mir auch die Mühe. Ich gehe jeden Tag zur Telefonzelle und versuche die anzurufen und versuche mit ihr zu reden und ständig, also nicht nur einmal am Tag. Und ich versuche ständig, das sind Gespräche, die dauern eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und na, immerhin redet sie ja noch. Das heißt ja, dass sie nicht die Schotten ganz dicht gemacht hat. Ja, aber wie die redet, dann ich brauche nur ein falsches Wort zu sagen, dann ist der Band wieder offen und dann, ja, dann braucht man nicht mal miteinander zu reden, dann kann man es ja sagen. Was verlangt sie denn von dir? Hast du den Eindruck, dass sie alles eine Forderung stellt? Noch mehrere, ja. Zum Beispiel? Ja, ich soll eine Therapie machen und ich weiß aber nicht wofür, weil ich normalerweise überhaupt kein aggressiver Mensch bin in dem Sinne. Also macht sie das jetzt fest an dieser Gewaltaktion, dass sie an den Tag... ich weiß ja auch, warum sie das macht. Sie hat all ihren Freunden am nächsten Tag, also so sehe ich das, all ihren Freunden erzählt irgendwo, ja, der hat mir eine reingehauen. Ja, das hast du ja erzählt. Ja. Jetzt kann sie ja nicht mehr zurück. Und so. Jetzt muss sie ja irgendwie dann ihren Freunden auch klarstellen, ja, guck mal, der macht jetzt was und jetzt kann ich ihn ja wiedernehmen. So einfach, so geht's ja nicht. Das Gefühl hatte ich dann. Was waren denn das eigentlich für Männer, die da immer angerufen haben bei ihr? Ja, Ex-Freunde. Und was für ein Verhältnis hatte sie zu, oder hat sie zu diesen Ex-Freunden noch? Ja, angeblich so Kumpelverhältnisse. Aber kannst du ihr denn nicht klar machen, dass, ich meine, sie muss ja auch in gewisser Weise etwas auf dich zugehen, dass das schon für dich, vor allen Dingen so als neuer Lover, schwierig ist, wenn da ständig Männer anrufen, vor allen Dingen nachts? Dann habe ich ja ständig versucht. Das ist ja das Streitthema überhaupt gewesen, weil ich mich ständig nur deswegen immer nur aufgeregt habe. Ja, das habe ich verstanden. Meine Frage war aber, ob sie... Aufgeregt. Ja, das ist mir schon klar. Meine Frage ist aber, ob du den Eindruck hast, dass sie da auch ein bisschen Verständnis zeigt und das erklärt oder das vielleicht auch zu unterbinden versucht. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich habe ihr immer den Vorwurf gemacht, dass sie ist nicht... Und ich habe auch ein sehr extrovertiertes Leben gehabt. Ich habe auch mehrere Frauen in meinem Leben gehabt. Nur ich habe von Anfang an, wo ich mit ihr zusammen war, klipp und klar zu verstehen gegeben, hör zu, Mädels, ich habe eine Freundin, ich möchte das nicht. Und bei mir passiert das ja auch nicht mehr. Mich rufen ja auch nicht ständig Mädchen an und versuchen, sich mit mir zu treffen oder wie auch immer. Bei ihr hakt das aber nicht ab. Und ich habe ihr das auch zum Vorwurf gemacht, ich sage, hör zu, du brauchst die Bestätigung, du willst doch ständig, dass die Leute dich immer wieder anrufen. Hast du denn den Eindruck, dass du sie damit erreichst? Nee, ich denke nicht, weil es gab eine Situation. Ja gut, das ist natürlich ein Ding, das muss natürlich sein. Ne? Sonst es gab eine Situation letzte Woche, danach hat sich der ganze Streit bis dieses Wochenende ja aufgebaut. Da gab es eine Situation, da habe ich mich total missverstanden gefühlt und da haben wir dann wieder nicht miteinander geredet und dann spitzt es sich halt alles zu. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, gut, ich benehme mich jetzt wie du. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Lass mich einfach in Ruhe, ich habe vielleicht Laune. Mhm. Und ja, dann war ich dann wieder besser bei Laune. Ich sage, gut, ist gut. Nee, jetzt habe ich schlechte Laune, ich rede jetzt auch nicht mehr mit dir. Ja, aber das ist ja Kindergarten. Nee, dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja gut, dann melde dich doch einfach, wenn du wieder gute Laune hast. Und dann war am nächsten noch die Situation, das ist ja genau das Typische dann. Da habe ich dann bis 4 Uhr sonntags mittags gewartet, dass du dann irgendwas zu mir sagst. Da kam ja nichts. Da habe ich gesagt, gut, hör zu. Bei uns am Sportplatz braucht es noch Leute, weil ich da vorher gerade einen Anruf bekommen habe. Wir brauchen noch jemanden, der uns hilft. Mhm. Dann bin ich dann hingefahren und dann kriege ich dann abends einen neuen Anruf von einem Freund, der zufällig in einer anderen Stadt, die 20 Kilometer weiter ist, war und das Essen gegangen ist. Mhm. Und da sag mal, deine Freundin sitzt hier im Café gegenüber. Okay. Kann nicht sein. Es geht nur, wenn ihr beide wirklich versucht, wirklich aufeinander zuzugehen. Sonst läuft das Ganze nicht. Und dazu wünsche ich einfach viel, viel Erfolg. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das müsst ihr machen. Alles Gute. Tschüss. Sehr gut, danke. Jetzt begrüße ich die Fernsehzuschauer. Das Fernsehen schaltet sich gerade dazu. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben eine Freitemennacht, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr also mit mir reden wollt, egal über was, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Oder faxt mir unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Wilfried. Und Wilfried ist 63 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Wilfried. Um was geht's? Ja, ich möchte dir erstmal ein ganz großes Kompliment machen zu deiner Sendung. Dankeschön. Es geht um das gestrige Thema mit der Impotenz. Ja. Und bei mir ist es angefangen in der so Mitte 40er, 50er Jahre. Als du so Mitte 40, 50 warst. Ja, da hatte ich so eine Midlife-Krise. War auch mehrmals in der psychiatrischen Klinik. Und da hat man mir auch Medikamente gegeben, die dann natürlich auf die Potenz auch gingen. Ja, ja. Und ich wurde dann auch durch das Medikament dicker. Und jedenfalls hatte ich dann 2 Jahre überhaupt keinen Sex mehr gehabt. Und ich muss sagen, meine Frau war sehr verständnisvoll. Die haben natürlich, das war auch, dass die Frau, die letzte Frau noch da war, die sagte, sie hatte die Zelligkeit so genossen. Da hat meine Frau auch gemacht. Die haben natürlich so immer die Hoffnung gehabt. Ja. Auf alle Fälle bekam ich dann auch Diabetes dazu. Ich bekam auch eine Erektion, aber jedes Mal beim Verkehr, da zack, war es wieder weg. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe mit dem gesprochen, der hat mich zum Urologen geschickt. Naja, der hat gesagt, ja, bei Zuckerkrankheit kann man nichts machen. Ich bin übrigens Typ 2, weiß nicht, wie der bei Typ 1 ist, aber auf alle Fälle hat er gesagt, ja, man könnte da so Stäbchen in diesen Schwellkörper einsetzen oder eine Spritze. Da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Das ist dir dann nicht wert. Obwohl ich sehr viel Sehnsucht hatte, mal richtig mal wieder mal so Sex zu machen. Ja, ja. Auf alle Fälle, jetzt bin ich im Diabetikerbund und dann kriege ich jeden Monat, bekomme ich das Diabetikerjournal. Und da war eine Annonce drin, Potenzprobleme so und so, Telefonnummer, Adresse dabei und da habe ich mich dann gemeldet. War auch ein Frauenapparat, habe mit der ganz gut gesprochen. Das liegt jetzt gar nicht lange zurück? Das liegt schon etwas länger zurück. Nicht das liegt schon zurück. So, na, so 7-8 Jahre zurück. Und dann hast du gesagt, ich schicke Ihnen eine Broschüre. Und das kam dann auch und da war dann eine Vakuumpumpe drin. Und die kam dann so ungefähr an die 500 Mark. Naja, habe ich gedacht, probier es. Du hast sie bestellt. Ich habe sie bestellt und bekam die auch und man hätte sogar noch eine Vorführung von einem Mann, der musste dann 20 Mal lieber mit seinen Händen vorführte, wie das funktioniert. Aber das geht's dann auch noch, dass jemand vorbeikommt. Ja, das gibt es dann. Aber auf alle Fälle, ich kam ja mit zurecht. Ja. Und so, Vakuumpumpe, das ist jetzt das Stichwort, ne? Ja, jetzt erklärst du uns mal, wie das funktioniert. Ja, das ist folgendermaßen. Da gibt es verschiedene Ringe dazu. Gummiringe, also je nachdem wie groß der Penis ist, etwas kleiner muss er bleiben, damit der Rückstau kommt. Dann ist er ein Plexiglasrohr. Ein was denn Rohr? Ein Plexiglas. Plexiglas. Ja, ist durchsichtig, ne? Und da wird vorne ist dann die Pumpe, das ist einfach so ein flacher Apparat mit so einem Hebel dran, wie so eine Handbremse oder so ein Hin- und Her pumpen. Und da ist ein Lichtungsring drum, den presst man drauf. Dann reibt man das Rohr von innen mit Kleinkrimis ist auch dabei, reibt man ein, damit das ja auch alles und auf den Penis einreiben. Also man führt den Penis in dieses Plastikrohr. Ja, da ist dann man, so ein... Ne, man führt den Penis in das Plastikrohr rein. Ja, aber da ist vorher noch so ein Gummi vor, ja. Und dann wird der Pumpe, glaube ich, wird Luft entzogen. Ne? Entzogen. Genau. Und dadurch entsteht eine Schwellung der Reizkörper aber und eine Erektion. Aber wie? Aber wie? Und ja. Diese Gummiringe vorher, die haben wiederum den Sinn, dass das Blut nicht abfließen kann. Richtig, so habe ich das in Erinnerung vom Lesen. Dieser. Ja, ganz genau. So, jetzt hast du dir diese wunderbare Pumpe gekauft, sage und schreibe 500 Mark. Funktioniert das denn seitdem richtig? Bitte? Funktioniert es denn seitdem ja, richtig? Ja, aber jetzt ist Folgendes. Das Schöne war noch, da war ein Zettel bei für den Hausarzt, für die Krankenkasse. Mhm. Und die hat die tatsächlich bezahlt. Die haben die bezahlt. Ja. Das war das Schöne. Endlich hören wir mal was Positives von den Krankenkassen. Ich höre ja immer schlimme Sachen, dass die gewichtige Sachen nicht bezahlen, die wirklich zu bezahlen nötig sind. Ja, so, das hast du jetzt vor acht Jahren gemacht. Ja. Vor 7, 8 Jahren. Und das heißt, du benutzt diese Pumpe jetzt seit dieser Zeit. Ja, wieder. Ich muss dazu sagen, dann kam ja die Viagra auf. Ja. Und da der Diabetiker auch an Bluthochdruck leidet, habe ich gedacht, ach, weil das auch so ein bisschen die ganze Vorbereitung ist. Man muss ein Verständnis von der Frau, die kann ja mitmachen. Meine Frau ist so, die ist da in der Beziehung. Es ist ein bisschen komisch so, wenn man da ist, weil er rumpumpt und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eine Viagra-Pille genommen. Ja, und zwar habe ich mal, da wieder aufkam, da habe ich mal einen Aussatzfrau gesagt, hör mal, ich habe Viagra, sagt er, ich habe da welche da, hat er vom Vertreter gekriegt, das waren die 50 Milligramm, 4 Stück. Wie war die Wirkung bei dir? Ja, ich will ja ganz ehrlich sagen, die 50 Milligramm habe ich dann genommen, eine, und nach einer halben Stunde, ich hatte wohl so ein wohliges Gefühl in der Lendengegend, aber unten machte sich gar nichts mehr. Im Gegenteil, mein Darm hatte sich mehr bemerkbar gemacht, also dass ich auf Twitter musste. War das dein einziger Versuch mit Viagra? Nee, dann habe ich die 100 Milligramm verschreiben lassen. Und? Ja, hat auch nicht so richtig geklappt. Also, und dann vor allen Dingen das Herzrasen. Der Blutdruck schlägt mehr nach oben zum Kopf hin. Also für dich ist das kein alternativer Weg. Sollte man dann auch dazu sagen, dass es wirklich nur mit Absprache des Arztes einfällt? Ja, und es ist ganz gefährlich, aber hinterher, vor allen Dingen, weil ja beim Sex sowieso das Herz schneller pumpt auch. Eine Frage noch zum Schluss. Wie lang hält denn dann diese Erektion mit der Vakuumpumpe an? Ja, bis man den Ring abstreift. Achso, so lange hält es wirklich an. Ja, ganz allmählich baut es sich nicht ab. Das baut sich allmählich ab. Der kann auch ruhig violett werden, steht drin. Also das ist nicht, dass man sich erschreckt, weil das ja unheimlich viel Blut reinzieht. Also das ist unwahrscheinlich. Also das war natürlich ein interessantes Stichwort. Doch haben wir gestern nicht drüber gesprochen zum Thema Impotenz, dass man eben solche Hilfsmittel wie eine derartige Pumpe halt anwenden kann. Ich danke dir für den Anruf. Ja, für alles klar. Wilfried. Auf Wiederhören. Und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Fabian. Fabian ist 20 Jahre alt. Jo. Guten Morgen. Hallo. Hallo Fabian. Um was geht's? Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich fange mal vorne an. Mhm. Ich war bis Ende letzten Jahres ziemlich viel daheim. Mhm. Hatte einen kleineren Bekanntenkreis, mit denen ich ab und zu was gemacht habe, was ich ins Kino gehen oder so. Daheim heißt bei deinen Eltern, du wohnst bei deinen Eltern. Ja, und ich war halt oft daheim gesessen, sag ich mal, habe mich da beschäftigt. Und das hat auch ein Freund von mir mitbekommen, den ich schon ewig kenne, seit dem Kindergarten, und hat gesagt, und da habe ich mir gedacht, so lerne ich auf Dauer keine Freundin kennen, sag ich mal. Wie kam das, dass du immer zu Hause warst? Das ist ja doch eher ungewöhnlich für junge Leute. Ja, es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Was mich hat daheim denn dann irgendwie am Computer zu amüsieren oder so. Achso, da war die Hauptbeschäftigung Computer oder vielleicht Fernsehen auch. Ja, da hatte ich ja auch meine Bekannten und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, so lernst du keine Freundin kennen. Also der Impuls war schon, deine Freundin kennenzulernen. Das auf jeden Fall. Ja. Okay, und dann? Und das hat, wie gesagt, ein guter Freund von mir gemerkt, hat gesagt, hey, ich nehme dich mal mit zu meiner Gruppe, zu seiner Clique. Und habe ich gesagt, klar, gehe ich mal mit. Und dann bin ich da mit hin und haben wir Spieleabend gemacht und die treffen sich auch jede Woche und so. Und da war eben auch ein total nettes Mädchen dabei, zu der Zeit noch Single. Und mit der, an die bin ich gleich dran. Also wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, haben uns ziemlich unterhalten über die verschiedensten Dinge. Sie war auch auf. Siehst du, gehst du einmal mal zu einem Spielabend und verlässt deine Höhle und schon sofort, schwuppdiwupp, fällt dir ein Mädchen in, kommt dir ein Mädchen vor die Augen und es gefällt dir. Ja, also die waren. Das ist doch wunderbar. Und ist da was draus geworden? Das kommt noch, das ist mein Problem. Erzähl. Wir haben uns dann, wie gesagt, jede Woche getroffen, alle zusammen und haben irgendwas unternommen. Und ich habe mich immer mit ihr gut unterhalten und ja, es lief ganz gut. Und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, sie ist wieder mit ihrem Ex zusammen, der auch in der Gruppe ist. Und ja, das hat keiner irgendwie richtig mitbekommen, also es hat jeder nur irgendwie gehört, weil mir das denen gar nicht angesehen hat. Also die haben. Ja. Ach du liebe Zeit, nun hast du dich schon ein bisschen in das Mädel verguckt und erfährst jetzt, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen ist. Genau, das war im. Aber da ist zwischen euch beiden noch nichts passiert. Nee. Gar nichts, auch nicht ein bisschen Händchen halten oder so. Nein, gar nicht. Weiß sie denn überhaupt, dass du dich ein wenig in sie verguckt hast? Ich weiß nicht, also ich. Wie gesagt, ich habe mit ihr sehr viel geredet auch und mehr als jeder andere, also die anderen unterhalten sich sehr wenig mit ihr. Das heißt, sie könnte das eventuell gemerkt haben, muss aber nicht unbedingt sein. Ja, die anderen haben es gemerkt, habe ich dann gehört. Ach so. Und Mann, Fabian, jetzt ist aber definitiv so, dass sie mit dem Ex wieder zusammen ist. Ja, genau. Und das ist jetzt dumm gelaufen. Dumm gelaufen, aber so ist es nun mal. Ich meine, es wäre ja auch noch schöner, wenn du gleich beim allerersten Mal direkt so ein Glück hast und gleich mitten ins Schwarze drücken. Ja, ich dachte mir, lass ich langsam angehen, wollen wir mal nichts überstürzen. Ja. Aber wie man es macht, macht man es dann auch falsch. Genau. Ne? Ja. Wobei, wer weiß, wenn du schneller angegangen hättest, vielleicht wären dann andere Komplikationen entstanden und sie wäre doch wieder zu ihrem Freund zurück. Ja, da kannst du jetzt nicht groß reinfunken, würde ich sagen. Wenn sie mit dem wieder zusammen ist, dann ist sie das halt. Und da würde ich mich an deiner Stelle jetzt wirklich gut zurückhalten. Sollte das vielleicht nur von kurzer Dauer sein, wirst du das schon mitbekommen, ob du dann nochmal eine Chance hast. Aber jetzt würde ich da nicht groß baggern und irgendetwas unternehmen. Das bringt, glaube ich, nichts. Es ist nur so, man sieht den beiden überhaupt nicht an, dass sie zusammen sind. Also ich sehe ihn nie mit ihr irgendwas zusammen machen. Also achso, das heißt, du hast eventuell sogar noch Zweifel, ob das so ist. Ich habe keine Zweifel, dass die zusammen sind. Ich habe nur Zweifel, dass sie sich da glücklich fühlt. Na gut, das ist jetzt aber auch nicht erstmal dein Problem. Die sind zusammen und das ist erstmal ganz wichtig für dich, was so dein Verhalten anbelangt, dass du nicht da zum Deppen wirst. Also Zurückhaltung. Aber ist das eine gute Sache, woraus du lernen kannst? Du musst einfach nur ein bisschen rausgehen aus deinem Schneckenhaus und schon passiert was. Ne? Also weiter so. Es werden wahrscheinlich noch mehr Mädels hier über den Weg laufen. Aber wie lange soll ich da jetzt warten? Ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht ist die Sache für immer gegessen, Fabian. Es ist gar nicht die Frage, ob du warten sollst, sondern ich finde, jetzt ist erstmal die Sache, dass du dich zurückziehen sollst. Wenn da noch was draus wird, ist es ja schön, aber es kann auch sein, dass da überhaupt nichts mehr draus wird. Da habe ich dann doch noch eine Frage. Bitte. Die waren mal zusammen und es ging dann aus irgendeinem Grund auseinander. Und wie gesagt, jetzt sind sie wieder zusammen. Jetzt fragst du mich aber bitte nicht, wie sowas sein kann. Nein, ich frag dich, du hast ja mehr Erfahrung, wie dann so eine zweite nochmal Beziehung hält, also wie die dann. Aber da kann man doch nichts drüber sagen. Da müsste ich ja den gesamten Hintergrund wissen, warum die zusammen waren, warum die auseinander waren. Den wissen ja nicht mal wir, das weiß ja keiner irgendwie. Ja, aber da kann man auch nicht drüber spekulieren. Also es gibt zahllose Pärchen, die schon mal auseinander waren eine Weile und dann wieder zusammengekommen sind und dann auch wirklich lange zusammenbleiben. Wäre schlecht für mich. Ja, aber ich würde mir, also wie gesagt, mich nicht jetzt zu sehr versteifen auf die Frau, sondern auch Augen aufhalten für andere Frauen. Okay? Na gut. Alles Gute. Toi, toi, toi. Aber sei weiter aktiv. Aktiv sein ist schon das Richtige, glaube ich. Jo, bleib ich. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Marianne, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Marianne. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und zwar, ich habe ein Problem. Ich lebe mit meinem Lebensgefährten jetzt seit 3 Jahren zusammen. Ja. Bin seit 7 Jahren mit ihm schon zusammen. Wir haben eine Tochter, die ist jetzt 10 Wochen alt. Ich habe also mit seinen Eltern jetzt seit 3,5 Jahren keinen Kontakt mehr, weil da sind also schon viele Dinge vorgefallen, die eigentlich nicht sein durften. Sag mal ein Beispiel, damit man das versteht, dass ihr gar keinen Kontakt mehr danach habt. Ja, also zum Beispiel, die Mutter wollte unsere Beziehung kaputt machen. Ich bin Ausländerin und ich bin also nicht so willkommen bei denen. Woher kommst du? Ich bin aus Spanien. Aus Spanien. Mhm. Und ich habe eine behinderte Tochter von meiner ersten Ehe. Mhm. Mhm. Die ist auch nicht sehr willkommen. Mhm. Wie alt ist die Tochter? 15 mittlerweile. 15, ja. Mhm. Und wie gesagt, jetzt haben wir eine gemeinsame Tochter. Mhm. Letztes Jahr im August, wo wir das erfahren haben, das mit der Schwangerschaft, hat mein Lebensgefährte das auch den seinen Eltern nicht erzählt, aus Angst vor der Mutter, weil er einfach nicht wusste, wie sie darauf reagieren würde. Wie alt ist denn dein Lebensgefährte? 34. Ja. Mhm. Und dann haben die das natürlich über Dritte erfahren. Ja. Dann hat die Mutter dann also zu ihm gesagt, ja, wie könnte er denn ein Kind von mir erwarten? Mhm. Und das hat mir natürlich dann den Rest gegeben. Und wie gesagt, das Kind ist jetzt mittlerweile 10 Wochen alt. Mhm. Die kennen das eigentlich gar nicht. Wo liegt denn jetzt das aktuelle Problem für dich? Das Problem ist, also ich wünsche also nicht, dass die Eltern von ihm Kontakt zu dem Kind haben. Du wünschst, dass die keinen Kontakt haben? Ja, richtig. Ja, haben sie auch nicht. Haben sie auch nicht, aber mein Lebensgefährter würde das gerne haben. Mhm. Mhm. Und du hast Angst, dass er hinter deinem Rücken quasi diesen Kontakt ermöglicht? Ja, richtig. Ja. Also, 7 Jahre geht das schon so, dass die quasi deine Schwiegereltern dich ablehnen? Ja. Solange ihr euch kennt? Also die Sache hat sich verschlimmert, also seit 3 Jahren, wo wir jetzt zusammen wohnen. Mhm. Und in diesen 3 Jahren, während ihr zusammen wohnt, gab es da gar keinen Besuch zum Beispiel von den Schwiegereltern bei euch? Doch, also einmal nur und dann im September 99 ist es dann natürlich also ganz extrem geworden. Die meinten, sie müssten sich also hier einmischen in unsere Beziehung. Mhm. Und die haben auch jeden Tag, also fast den, also nicht jeden Tag, aber einmal die Woche, wenn der Sohn da war, also ihn auch gefragt, also wie lange er das mit mir aushalten würde. Mhm. Das ist ja schon ein fast ein Psychoterror, wenn dein Freund das auch aushält, dass er 7 Jahre von den Eltern letztendlich Druck bekommt, dass er mit der Frau, die er sich ausgesucht hat, nicht zusammen sein soll. Ja, richtig. Mhm. Ja, jetzt sagst du, du misstraust deinem Freund, deinem Partner, dass er eventuell doch den Großeltern das Kind mal zeigt oder so. Ja, richtig. Warum glaubst du das? Ja, weil ich hatte jetzt zum Beispiel ihr Passbilder gemacht, gestern, beziehungsweise vorgestern, und gestern ist er dann nochmal zu seinen Eltern hingefahren und dann hat er mich gefragt, ob er ein Foto mitnehmen durfte. Von der Kleinen? Von der Kleinen. Mhm. Mhm. Und ich meine, ich kann ihn ja auch irgendwo verstehen. Na gut, ich meine, das ist ja okay, er kann ja ein Foto von seinem Kind mitnehmen. Ja, das ist richtig. Nur, also, ich kenne ihn und das geht jetzt also vom Foto und ich habe also einfach die Bedenken, dass er das also dann so irgendwann vielleicht was wäre denn, spielen wir das doch mal durch. Nehmen wir mal an, er würde das die Kleine mal mit zu seinen Eltern nehmen. Was wäre dann so schlimm? Ja, also ich wünsche das einfach nicht. Alleine schon die Aussage letztes Jahr, also wo er, wo die gesagt haben, also wie könnte er nur ein Kind von mir erwarten? Mhm. Ich meine, ich muss nicht akzeptiert werden, aber zumindest anerkannt werden. Absolut. Ich kann letztendlich auch nicht deinen Freund verstehen, dass er es zulässt, dass seine Freundin, sprich du, dass du so beleidigt wirst von seinen Eltern. Ja. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann das auch nicht verstehen. Also ich finde, da müsste er eigentlich ein Machtwort reden und entweder den Kontakt ganz abbrechen. Es ist ja schon ein Unding, dass er sich nicht getraut hat zu erzählen, dass du schwanger bist. Ja. Ne? Ein 34-jähriger Mann hat Angst vor seiner Mama und so weiter, das zu erzählen. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das habe ich mir gerade so überlegt, während du erzählt hast, vielleicht gäbe es ja eine Chance, dass doch durch das Kind ihr euch näher kommt oder dass ihr euch vertragt und dass da Frieden einkehrt zwischen euch. Ja, also das ist es auf jeden Fall. Das ist also schon zwischen uns besser geworden durch das Kind. Also zwischen dir und den Schwiegereltern? Ja, ist richtig. Ich meine, das ist ja doch eine Chance. Ja. Ich meine, das macht das alles nicht gut, was sie in der Vergangenheit getan haben. Aber man sollte ja auch nicht zu nachtragend sein. Mhm. Wenn jetzt durch das Kind ein besserer Kontakt hergestellt werden könnte zwischen dir und den Schwiegereltern und der Krieg zu Ende wäre das ja eigentlich eine schöne Sache. Ja, ja, sicher. Zumal habe ich mir dann auch überlegt, also auch wenn ich selber keinen Kontakt haben möchte mit denen weiter, aber zumindest, also wenn sie wenigstens das Kind anerkannt hätten, also von Anfang an. Mhm. Das ist aber auch nicht geschehen. Nee, also ich kann natürlich deine Emotionen verstehen. Und ich wäre auch tief gekränkt und verletzt, wenn meine Schwiegereltern mich so behandelt hätten und sich so verhalten hätten mir gegenüber. Kann ich völlig verstehen. Ist auch unter allem Niveau, wenn Schwiegereltern sowas machen. Ja. Aber trotzdem finde ich ja, dass man immer nach vorne gucken sollte und nicht zu sehr immer nach hinten und die alten Kamellen aufwärmen. Ich sag's nochmal, wenn du eine Chance witterst, dass da Frieden etwas einkehren könnte zwischen euch, dann nutze diese Chance und sei souverän und großherzig und geh über das hinweg, was in der Vergangenheit war. Mhm. Ich glaube, das ist gut für euch alle, auch für das Kind letztendlich, wenn da ein gutes Verhältnis oder ein einigermaßen vernünftiges Verhältnis herrscht zwischen dir und den Schwiegereltern. Ja, ja, sicher. Also das ist jetzt so eine Gratwanderung. Ja, ja, sicher. Ja, das ist jetzt auch nicht so ganz einfach zu sagen. Schlimm wäre natürlich, wenn sie einfach das Kind jetzt auch in ihre Nähe haben möchten, aber dich weiter beschimpfen. Dann würde ich auch sagen, Schluss aus. Das gibt's ja, ich meine, ich kenne die Mutter gut genug. Also das würde vielleicht, also die ersten Zeit vielleicht gut gehen, aber dann würde sie dann wieder anfangen. Ne? Also so gut kenne ich sie schon. Tja, also das, sie ist das ist natürlich bekannt. So. Aber dennoch muss ich nochmal sagen, ich finde es sehr, sehr blamabel von und für deinen Freund, dass er sich so verhält und dass er das so mitmacht, dass er sich nicht schützend vor dich stellt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn er das also nicht gerne hört, aber auf der anderen Seite, er hat zu Hause also absolut überhaupt nichts zu sagen, genauso wie der Vater auch. Mhm. Ja, ist ja umso schlimmer, dass er weiter auch in sein Leben hinein regieren lässt von der Mutter, obwohl er 34 ist und eine eigene Familie jetzt hat. Mhm. Also, ich würde mal sagen, so zusammenfassend, wenn vielleicht doch jetzt eine Chance besteht, dass ihr beiden euch ein bisschen näher kommt, dann mach es mal mit, versuch es mal, auch wenn es dir schwerfällt. Solltest du aber merken, dass sich letztendlich nichts verändert und die sind weiterhin gehässig gegen dich, dann würde ich sofort radikal einen Schlussstrich ziehen und mir meinen Freund auch mal ein bisschen härter und näher vorknöpfen. Mhm. Ja? Okay. Alles Gute und alles Liebe, Marianne. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja. Ja auch. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Reinhild, 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Reinhild. Um was geht's, Reinhild? Weswegen hast du angerufen? Um die Einsamkeit. Mhm. Das heißt, du bist einsam? Ja. Mhm. Wie kommt es? Mein Mann ist gestorben vor 2,5 Wochen. Mhm. Und ja... Ist er plötzlich verstorben? Also er war krank, aber es hat keiner damit gerechnet, dass er stirbt. Mhm. Was hatte er für eine Krankheit? Er hatte innerhalb von 14 Jahren 5 Schlaganfälle. 5 Schlaganfälle. Und der letzte war halt eben total gravierend. Er konnte nicht laufen, er musste künstlich ernährt werden. Mhm. Aber dann war das ja schon eine Erkrankung, wo man auch eventuell mit dem Schlimmsten dann rechnen muss. Er war daheim und er war eigentlich auf dem Wege der Besserung. Mhm. Und das, es hätte halt eben nicht mehr so sein, gell? Mhm. Wie alt ist er geworden? 58. 58? Ja. Und hat aber so eine lange Krankheitsphase jetzt schon hinter sich? Ja. Das heißt, die letzten 10 Jahre oder 14 Jahre, wie du gesagt hast, waren in eurem Zusammenleben bestimmt von seinen Krankheiten? Die erste... 2 Schlaganfälle, das war nicht so schlimm, da hat er sich auch sehr gut erholt wieder. Mhm. Und der dritte dann war er halt, die rechte Seite war taub, er war nicht gelähmt, sie war nur taub, er hat kein Gefühl. Mhm. Und den vierten, den hat er am 20. Februar jetzt dieses Jahr, der war auch nicht so schlimm. Und der fünfte, den hat er dann 10 Tage später und das war halt eben der ganz Schlimme. Mhm. Ja, und da war er jetzt bis zum 8. Mai, war er weg, also fast 3 Monate. Im Krankenhaus. Krankenhaus und Reha und dann war ist dann halt nach Hause gekommen. Ja. Aber er konnte nichts machen, er lag im Bett? Also im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Mhm. Konnte er sprechen noch? Also schlecht, ganz schlecht. Aber ihr konntet euch so verständigen miteinander. Ja. Aber das war wahrscheinlich für dich auch eine schwierige Aufgabe, weil du sehr viel arbeiten musstest und ihn pflegen musstest. Ja, gut, aber... Wie war das auch? Die musste ja auch noch künstlich ernährt werden. Ja. Dann auch im Rollstuhl. Ja. Er konnte nichts zu sich nehmen. Nee. Wie hat er denn, sofern man da überhaupt miteinander so kommunizieren konnte und sich austauschen konnte, Wie hat er denn seine Situation aufgefasst? War er tapfer oder war er sehr verzweifelt? Nee, also verzweifelt war er nicht. So von Gesprächen und so, die man früher geführt habe und so. Ich weiß, dass er so nicht leben wollte, wie er gelebt hat in letzter Zeit. Und an dem Sonntag, an dem es passiert ist halt, und wir hatten so eine Gehhilfe. Und da sind wir immer gelaufen damit, dass die Muskulatur in den Beinen gestärkt wird und so. Und er hat sich halt gestellt und die Beine haben gezittert. Und also er hat keine Kraft gehabt. Und dann hat er sich wieder in den Rollstuhl gesetzt und dann wurde er von einer Sekunde auf die andere ganz blass. Und das ist ja normal, das habe ich halt Notarzt berufen. Und dann hat er das halt eben, also das nächste Krankenhaus ist 20 Kilometer entfernt, das hat er nicht gepackt bis dahin. Das heißt, er ist auf dem Transport ins Krankenhaus verstorben? Ja. Warst du mit im Krankenwagen, als er verstorben ist? Nee, ich durfte nicht mitfahren, weil das aus versicherungsrechtlichen Gründen oder wie das heißt. Aber du bist da mit dem Taxi hinterher, oder? Auch nicht, nee. Oh, nicht. Weil der Notarzt hat auch, also es hat erst geheißen, es wäre wohl Kreislauf. Und Dann hat man dich aus dem Krankenhaus angerufen und hat gesagt, der Mann ist verstorben. Kurz nach 8, Und so um 7 ist er hier weg. Habt ihr eigentlich Kinder auch? Ja. Wie viel? Also mir selbst habe ich 2 Kinder. Und er hat 2 noch mit in die Ehe gebracht. Die erste Frau ist verstorben. Geburt, das zweite Kind. Ja. Sind die Kinder schon also eher etwas älter? Ja, also 3 sind verheiratet und die Kleine, also die ist jetzt 15, die ist noch hier. Ach so, die wohnt auch noch bei dir. Ja. Und für die musst du auch sorgen. Ja. Du hast gerade was ganz Entscheidendes, glaube ich, gesagt, Reinhild. Du hast gesagt, so wie er früher erzählt hat, als wir uns darüber unterhalten haben, glaube ich nicht, dass er so leben wollte, wie er zum Schluss gelebt hat. Nee, er wollte so bestimmt nicht leben. Aber ich kann nicht verstehen, weil er ist also letztendlich an der Lungenembolie gestorben. Und da das ja nicht einwandfrei feststellbar ist, dann muss es natürlich aufmachen, das ist klar. Und der Arzt hat mir gesagt, er muss Woche vorher schon starke Schmerzen gehabt haben. Ich kann nicht begreifen, warum er nichts gesagt hat. Denn wenn er das von Anfang an gesagt hätte, und dann hätte man ihm helfen können. Aber Rainer, das ist jetzt alles sehr, sehr müßig, ne, darüber zu reden. Vielleicht hatte der Arzt gesagt, er müsste Schmerzen gehabt haben, aber vielleicht hat er auch keine Schmerzen gehabt, man weiß es ja nicht so genau. Und der Verlauf der Krankheit ist jetzt so, wie er ist und wie es passiert ist. Man kann da ja nichts sagen, man guckt da ja nicht mehr nachträglich rein und man weiß es ja nicht. Er war auf jeden Fall ein sehr schwer kranker Mann. Ja, das muss man sagen. Und vielleicht ist das Ganze für ihn, ich weiß, das ist für einen Angehörigen nicht hilfreich, aber vielleicht ist es für ihn schon eine Erlösung. Aber ich kann ihm das irgendwie nicht verzeihen, dass er sich so aus der Affäre gezogen hat. Ja, aber guck mal, so hat er sich ja auch nicht rausgezogen. Ja, es ist seit 14 Jahren schwer krank eigentlich. Er ist nicht plötzlich einfach weg und er war sogar in den letzten Stunden noch ein schwer kranker Mann. Und das Thema, dass er vielleicht sterben würde, lag ja eigentlich dann auch in der Luft, wenn man so etwas hat. Ja, aber nicht so schnell. Nein, so schnell nicht, aber man muss dann ja schon mit so etwas rechnen. Wenn jemand den 5. Schlaganfall gehabt hat, dann ist das ja nicht so, ist der Tod ja dann nicht so aus heiterem Himmel eingetroffen. Also für mich war das schon ganz... Ja klar, man macht sich natürlich Hoffnung und man denkt und... Aber jetzt so ein bisschen sogar zornig auf ihn zu sein, ich weiß nicht. Ich hab totale Hass auf ihn. Ist das wirklich wahr? Ja. Also du sagst es super, so drastisch sogar, ich habe richtig Hass auf ihn. Ja, ich kann nicht auf den Friedhof gehen. Ich weiß nicht, ob ich ihm das verzeihen kann. Dass er gegangen ist? Ja. Aber er hat 5 Schlaganfälle gehabt, Reinhard. Ja, ich weiß. 5 Schlaganfälle gehabt. Ich weiß auch, dass es für ihn bestimmt besser war. Denn er hätte sich gequälteres von dem, was er noch an Liebe gehabt hat. Ich sage jetzt mal was nicht so freundlich ist jetzt. Aber ich sage es trotzdem mal, vielleicht hilft es auch weiter. Denkst du vielleicht im Moment eigentlich ein bisschen mehr an dich als an ihn? Nee, eigentlich nicht. Guck mal, wenn du das so erzählst, so mir als Außenstehenden, dann habe ich das Bild wirklich eines sehr, sehr schwer kranken Mannes, der viel durchgemacht hat. Ja, sicher. Und dann kann man eigentlich nicht sagen, ich habe so viel durchgemacht in den 25 Jahren, die mir verheiratet waren. Mhm. Ich denke, dass mir das auch gepackt hätte. Ja, aber vielleicht muss man auch akzeptieren, wenn ein Mensch irgendwann erschöpft ist, wenn die Energiereserven zu Ende sind, wenn er nicht mehr kann und auch vielleicht dann auch nicht mehr will. Wenn man das selbst nicht mitgemacht hat, kann man das ja gar nicht nachempfinden. Du kannst es ein bisschen nachempfinden, weil du ihn gepflegt hast und das gesehen hast. 5-mal Schlaganfall, 5-mal Reha-Klinik. Er wurde künstlich ernährt. Er saß im Rollstuhl, er konnte nicht mehr sprechen. Er hatte vielleicht Schmerzen, vielleicht konnte er die Schmerzen gar nicht mehr richtig mitteilen. Reinhold, kann ja auch sein. Guck mal, wenn der Arzt recht haben sollte und er hat starke Schmerzen gehabt, kann es doch durchaus möglich sein, dass er das nicht zeigen konnte mehr, weil er so krank war. Ich denke ganz einfach, dass er das nicht sagen wollte, weil er Angst hat, dass er dann nicht heimgekommen wäre, weil der Entlassungstermin feststand und er war 3 Monate weg. Und die 3 Monate, die sind für ihn unwahrscheinlich lang gewesen. Vielleicht. Vielleicht ist aber auch alles ganz anders gewesen. Ich denke mal, wenn jemand so starke Schmerzen hätte, wie der Arzt das vermutet, hättest du das als Angehöriger auch mitbekommen. So verstellen kann sich doch ein schwerkranker Mensch nicht. Ich habe mir wie einmal gefragt. Ich kenne gut. Wir waren so lange verheiratet. Mhm. Und immer wenn ich gefragt habe, was hast du oder tut dir was weh, hat immer Nein gesagt, obwohl ich genau gesehen habe, dass irgendwas war. Reinhold, aber vielleicht ist dieses dann auch ein Zeichen dessen gewesen, dass er nicht mehr leben wollte. Und das muss man dann auch als ganz enge Angehörige auch akzeptieren. Vielleicht tust du ihm sehr, sehr, sehr Unrecht, dass du jetzt so zornig bist auf ihn. Er hat es sich ja nicht leicht gemacht. Er hat ja gekämpft und gekämpft und gekämpft. Er ist ja nicht nach dem ersten Schlaganfall gleich gegangen. Wie war das denn bei der Beerdigung? Hast du denn da weinen können oder warst du da auch eigentlich mehr wütend? Ich kann viel weinen. Also es ist so ein Hin- und Hergerissen sein? Ja. Ich kann eigentlich gar nichts mehr machen ohne. Das ist ja, ich weiß nicht, alles so. Also wenn ich daheim bin, ist er mal unwahrscheinlich nah. Da kann ich auch mit ihm sprechen oder so. Aber ich kann nicht auf dem Friedhof. Ja, musst du ja auch nicht im Moment. Musst du ja auch nicht. Und wenn du mit ihm sprichst, ist das doch vielleicht viel wichtiger, als davor einfach vor einem Grab zu stehen. Wenn du ihn bei dir fühlst und mit ihm reden kannst, ist das doch gut. Sagst du auch schon mal böse Worte zu ihm? Ich habe mich schon gefragt, warum er das gemacht hat, ja, aber... Wie geht denn dein jüngstes Kind, so klein ist es ja auch nicht mehr, 15 Jahre, wie geht das denn damit um? Die ist eigentlich ein Papakind. Ein richtiges Papakind, weil dadurch, dass er krank war, war ich berufstätig. Also bis jetzt im April, dann habe ich gesagt, also musste ich ja dann aufhören, weil ich ihn ja pflegen muss, wenn er heimkommt. Und die war eigentlich unwahrscheinlich auf den Papa fixiert. Weint sie viel und spricht sie viel über den Tod des Vaters? Nee, nicht. Sie kommt in der Beziehung ganz nahe ihrem Vater, die können nicht darüber schwitzen. Kommt mein Mann eigentlich auch nicht, wenn irgendwas ist. Also Reinhold, vielleicht solltest du doch nochmal so noch mehr in diese Richtung denken, dass du ihm das zugestehen solltest, dass er nicht mehr konnte, dass er gehen wollte. Ja, vielleicht packe ich das mit der Zeit. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest. Der hat sicher noch einen ganz anderen Aspekt, den man da auch noch einbringen kann in das Thema. Ja. Das ist der Johannes. Du legst bitte jetzt auf. Ja. Und der Johannes ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören, Reinhold. Ja. Wir haben gar keine Pause gemacht heute. Jetzt machen wir mal eine ganz kleine Pause. 1:49:04. Thank you. 49 und 34 Sekunden. Jetzt Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema das Schlechte in mir. Ich möchte gerne mit euch über eure dunklen Seiten, eure schlechten Charaktereigenschaften, eure üblen Angewohnheiten und alles das, was ihr an euch schlecht seht oder wofür ihr euch schämt. Dinge, von denen ihr sagt, das ist eigentlich etwas in mir, das ist so das Böse in mir oder ach, das mag ich gar nicht. Das ist das Thema morgen, die ganze Stunde über, das Schlechte in mir. Und dann möchte ich euch noch kurz von einem Studenten erzählen namens Martin, ein Student der Medieninformatik, der hat uns um Mithilfe gebeten. Und zwar untersucht der Martin besondere Sendeformen im Fernsehen, Talk-Sendeformen zum Beispiel, und hat dazu eine Umfrage gestartet. Und wenn ihr ihm ein wenig behilflich sein wollt, dann klickt doch im Internet bitte mal an www.malina.de. Wie man das spricht, malina.de. Und dann könnt ihr der Wissenschaft vielleicht auch ein bisschen behilflich sein, der deutschen Wissenschaft und dem Studenten Martin. Wen haben wir jetzt? Celine. Oder Celine, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallöchen Domian. Hallo Celine. Celine, ne, sagt man. Ja, Celine, richtig, genau. Um was geht's? Ja, und zwar geht's darum, dass wir vor knapp ein Jahr eine Familienfeier hatten, wo ich meine Cousine wieder gesehen habe. Und wo es dann, ja, bei mir zunächst, von ihr konnte ich es erstmal nicht behaupten, gefunkt hat. Zwischen dir und der Cousine? Ja. Sagen wir zärtliche Cousinen? Ja. Ne, so ungefähr. Bist du denn in einer Partnerschaft, in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht. Wie? Ja, sie ist verheiratet. Wie lange hast du denn die Cousine nicht gesehen? Vorher, bevor ihr euch da getroffen habt, vor einem Jahr. Zwei Jahre. Und bist du lesbisch? Ja, ich bin lesbisch. Ach, du bist lesbisch. Ja. Fandest du die vorher denn auch schon gut? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hm. Aber wo die Liebe und die Erotik so hinfällt. Ja, richtig. Wie alt ist denn die Cousine? So alt wie du? Nein, sie ist 45. 45. So, jetzt war die Familienfeier vor einem Jahr. Ja. Celine trifft ihre 45-jährige Cousine. Mhm. Und was heißt das? Es hat gefunkt. Ja, es hat gefunkt, dass es jetzt seit einem Jahr schon so geht. Wir uns also auch schon näher gekommen sind. Ach so. Das Problem ist eben die Familie. Mhm. Also im Klartext, ihr habt ein Verhältnis miteinander. Richtig. Ein geheimes Verhältnis? Ja, ein strikt geheimes Verhältnis? Nicht ganz. Wer weiß denn das? Schwester weiß davon. Bitte? Meine Schwester weiß davon. Mhm. Und ja, sie sagt, es ist ja okay, ich sollte mein Leben leben. Mhm. Aber dann habe ich noch eine Schwester und sie ist also nicht von begeistert, wenn es so sein sollte. Sie weiß es nicht genau, sie vermutet es. Mhm. Warum ist sie nicht begeistert? Nee, weil sie sagte wortwörtlich, dass es dreckig wäre, weil es meine Cousine ist. Hm. Das ist ja nur gelinde gesagt Blödsinn, finde ich. Ich habe ganz andere Bedenken, die ich dir gleich erzählen werde, aber das ist ja nun ein völliger Unsinn. Ja, da ist man halt so in der Zwickmühle. Ja. Also was ich viel problematischer finde, ist, dass die Cousine verheiratet ist und eine Familie hat, wie du gerade erzählt hast. Mhm. Wie kriegt die Cousine das denn so für sich auf die Reihe? Ja, die Ehe funktioniert länger schon nicht mehr und sie wollte sich eigentlich schon vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren trennen von ihrem Mann. Ach so. Und warum hat sie sich nicht getrennt? Ja, wegen der Familie, das ist es ja dann immer so. Wie groß ist die Familie? Riesengroß. Riesengroß? Ja. Wie groß? Ja, jetzt ihre eigene nicht. Also sie selber hat nur ein Kind, eine Tochter von 16. Mhm. Und aber eben halt so die Geschwisterteile ringsrum. Ach so, sie hat Angst, dass die Geschwister und die große Familie schlecht reden könnten, wenn die sich trennen. Richtig, genau. Mhm. Beziehungsweise, wenn das mit uns beiden rauskommt, das ist halt noch viel, viel schlimmer. Mhm. Das ist, wäre dann der Skandal überhaupt in eurer Familie. In unserer Familie, ja, richtig, ja. Genau. Also im Klartext, die Ehe ist kaputt? Ja. Haben die noch was miteinander, die Eheleute? Nein. Gar nicht mehr. Mhm. Also dann wäre es ja erstmal konsequent, finde ich, wenn sie sich von dem Mann trennen würde. Mhm. Ne, das wäre der erste Schritt, damit schon mal klare Verhältnisse herrschen. Und dann würde ich euch nur zureden wollen, dass ihr euch dann auch zu eurer Liebe bekennt. Ist das denn für deine Cousine die erste lesbische Beziehung? Ja. Ja. Ist sie mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele dabei? Ja. Ja. Das heißt, ihr habt euch richtig verknallt ineinander. Richtig. Würdest du sagen, groß verknallt? Ja, sehr. Das heißt, du liebst sie sehr. Ja, weil das war eine Distanz von 600 Kilometern und das geht jetzt seit einem Jahr schon so. Ja, das macht es natürlich auch besonders reizvoll, ne, wenn man sich so weit, wenn man so weit entfernt lebt. Aber so in deinen Träumen könntest du dir vorstellen, auch also mit ihr zusammen zu leben und einen Alltag mit ihr zu haben? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Das ja. Und da hat noch nie jemand irgendwas gemunkelt? Ich vermute, dass ihr euch doch schon mal besucht, doch, oder? Doch, auch schon. Dann die Großcousinen schon wieder. Mhm. Die haben doch schon was bemerkt, aber da wird da nicht so richtig drüber gesprochen. Lebst du denn in eurer Familie offen, lesbisch oder auch ja. Du ja? Klar, dann munkelt man natürlich, wenn du da ständig deine... Nein, die wissen das nicht. Die wissen das nicht. Die also, nicht. Ach, der Familienzweig weiß es nicht? Nein, die ach so. Wissen aber mit Familie ist das immer kompliziert. Ja, da gibt es dann den Zweig und vom Papa die Seite, von der Mama die Seite und ja, so. Richtig, ja, verstehe. Ja, Celine, die soll sich von ihrem Mann trennen, finde ich. Und dann sollt ihr beiden euch zu eurer Liebe bekennen, finde ich schon. Lasst die Familie reden, was sie wollen. Lasst sich die Mäuler zerreißen, wenn ihr beiden glücklich werdet, ist das der richtige Weg und die richtige Sache. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für sie auch schwer ist, für die Cousine. Wenn es eine 45-jährige Frau ist, die immer heterosexuell gelebt hat, vielleicht auch familiär traditionell eingebunden ist, ist es natürlich ein schwerer Schritt, das ist mir völlig klar. Ja, es ist ein schwerer Schritt. Aber es ist auch eine Befreiung, wenn sie das auch so tief empfindet, wie du es gerade geschildert hast, von hier, ist es wahrscheinlich für sie irgendwann ein Befreiungsschlag, wenn sie es denn dann macht. Ja, das ist richtig, das stimmt. Lasst euch bloß nicht kleinkriegen von den ganzen Moralaposteln um euch herum. Also wahrscheinlich ist es doppelt schlimm. Einmal, weil ihr Cousinen seid. Das ist das Hauptproblem. Und weil es eine lesbische Beziehung ist. Ja, richtig. Aber was meinst du, wie viele Großadlige in den letzten Jahrhunderten, wie viele Ehen da entstanden sind zwischen Cousin und Cousine? Und das hat eine große Tradition. Es ist gesetzlich ja auch, es ist ja auch kein Problem. Also auch zwischen heterosexuellen Paaren nicht. Ja, gut, wir werden es versuchen. Grüß mal deine Geliebte herzlich von mir. Das werde ich. Und euch beiden von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Tina und die ist 19 Jahre alt. Oh? Grüße Sie. Oder grüße hallo. Dich. Grüße Sie, sag ich schon. Also ich grüße Sie, so wollte ich sagen. Hallo Tina. Ja, hallo. Um was geht's, Tina? Bei mir geht es darum, dass ich ziemlich früh ein Kind gekriegt habe. Wie alt warst du da? Mit 16? Bitte? Ja. Mhm. So. Und ich bin mit dem Vater von dem Kleinen aber nicht mehr zusammen und habe seit fast einem Jahr einen neuen Freund. So, und mein Körper hat ein wenig unter der Schwangerschaft gelitten. Mhm. Und das leidet unter unserem Sexualleben. Mit dem neuen Freund? Jo. Mhm. Was heißt denn, dein Körper hat unter der Schwangerschaft gelitten? Welche Nach- oder Nachwirkungen hat es denn? Also, ich hatte vorher Körbchengröße C. Mhm. Und jetzt habe ich Körbchengröße B. Mhm. Das heißt, es ist zwar noch viel Haut da, aber wenig Inhalt. Mhm. Mhm. Und mein Bauch ist so schrumpelig. Mhm. Ja. Klar, Problem von vielen Frauen, die schwanger geworden sind. Und gibt es viele Mittel und viele Möglichkeiten, etwas zu tun? Ich habe alles getan. Du hast alles getan. Ich weiß, ich kenne auch die Geschichten, wo die Frauen irgendwie alles gemacht haben. Ja. Und irgendwie Sport und Kosmetik und Training und weiß ich was alles. Und dennoch bleiben irgendwelche Rückstände, in Anführungszeichen gesagt, bleiben dann da. Ja. Auf jeden Fall bin ich seit fast einem Jahr mit meinem Freund zusammen und der hat noch kein einziges Mal meinen Bauch gesehen. Liegt das denn jetzt an dir, dass du dich so schämst oder glaubst du, dass er das auch unattraktiv findet? Ich glaube, er würde es auch unattraktiv finden. Hast du ihn gefragt danach? Nee, da frage ich nicht. Das weiß ich einfach. Ja, nein, aber das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass viele Frauen sich da auch was einreden. wo die Partner dann die Köpfe schütteln und sagen, ach, ist mir das völlig egal. Das ist doch nein, okay. Aber es, wir sind ja noch jung, sage ich mal. Ja. So, und wenn wir jetzt in Diskotheken gehen oder wenn wir durch die Stadt gehen und andere Mädchen in meinem Alter, die sind ja alle noch so knackig und frisch und ich sehe aus, als wäre ich schon 90. Ach was, das glaube ich nicht. Doch. Tina, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich möchte aber noch, dass wir noch eine Weile mit dir reden. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. In der Technik Malte Imes und Gunther Papperitz. Morgen heißt unser Thema Das Schlechte in mir. Um 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da. Radio ist live und das ist WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.